haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die schwarzen Witwen. Mein neuer Klient war derart verängstigt, dass er mich an einem Ort treffen wollte, an dem weder Frauen noch jüngere Männer zugelassen waren. Da dies heutzutage nicht mehr so einfach ist und er auch nicht darauf erpicht war, sich mit mir in einer Männersauna zu treffen, einigten wir uns auf eine der größeren Baustellen in der Stadt. Tatsächlich waren neben den Bauarbeitern nur ein paar Rentner anwesend, die die Arbeiten kritisch begutachteten. Ich war noch nie in dieser Gegend. Hier ist in den vergangenen Jahren ein ganzer Stadtteil neu entstanden. Ich persönlich lebe lieber in der Innenstadt. Und ich persönlich bevorzuge Klienten, die möglichst rasch zur Sache kommen. Die Sache ist die, dass ich um mein Leben fürchte. Gibt es dafür einen konkreten Anlass? Oder befinden Sie sich bloß in Ihrer dritten Midlife-Krise? Der Anlass ist meine Frau. Ihre Frau will Sie töten? Nein, dazu ist sie zu intelligent. Ich glaube, dass jemand anders die Tat ausführen wird. Sie verdächtigen Ihre Frau, einen Killer auf Sie angesetzt zu haben. Leider ja. Ich habe Notizen gefunden, die darauf hindeuten, dass sie dem Club der schwarzen Witwen beitreten möchte. Und als Eintrittsgeschenk muss sie den eigenen Ehemann töten. Sie liest Bücher über Giftmorde und über berühmte schwarze Witwen. Ich habe auch entdeckt, dass sie Zeitungsausschnitte sammelt, in denen es um Männer geht, die tödlich verunglückt sind. Haben Sie Ihre Frau darauf angesprochen? Nein. Wenn nichts an der Sache dran ist, würde sie danach die Scheidung einreichen. Und wenn etwas dran ist, würde sie es mir nicht sagen. Soll ich Ihre Frau beschatten oder mit ihr reden? Wie gesagt, ich glaube nicht, dass meine Frau mich umbringen wird. Sie ist gestern für eine Woche nach Österreich gefahren. Wellness, das war schon lange geplant, aber jetzt glaube ich, dass es nur dazu dient, ihr ein Alibi zu verschaffen. Haben Sie einen konkreten Verdacht? Intelligente Frauen heuern in der Regel keinen Killer an. Die denken sich selber etwas aus. Ich möchte, dass Sie sich unser Haus anschauen. Die elektrischen Anschlüsse, die Treppen, alles, was manipuliert worden sein könnte. Zuerst aber sollten Sie mit Elisabeth Wynn sprechen. Sie ist die Präsidentin der Schwarzen Witwen. Ich habe ihre Anschrift und Telefonnummer bei meiner Frau gefunden. Ja, und worüber soll ich mich mit der Frau unterhalten? Finden Sie heraus, ob meine Frau bereits in der Mitgliederkartei abgelegt ist. Und behalten Sie Frau Münch im Auge. Vielleicht ist sie es, die mich töten soll. Herr Albisser schaute sich während unseres Gespräches immer wieder nervös um, als befürchtete er, dass demnächst eine schwarze Witwe von einem Baukran klettern und ihn töten könnte. Er rief ein Taxi und fuhr weg. Ich fuhr zurück in mein Büro, zog mir ein frisches Hemd an und besuchte die schwarze Witwe. Sind Sie Journalist? Wir geben im Moment keine Interviews, weil in den vergangenen Monaten zu viel Unsinn über uns geschrieben wurde. Ich möchte ein Buch schreiben, das von Polizisten gelesen wird. Buch schreiben. Ein Buch über uns schreiben? Ja. Das klingt interessant. Ist es auch allerdings nur, wenn Sie mir die ganze Wahrheit über den Club der schwarzen Witwen erzählen. Die Geschichte ist doch längst bekannt. Mein Mann starb vor 5 Jahren bei einem Haushaltsunfall. Er ist von der Leiter gefallen. Die Polizei ging lange davon aus, dass ich nachgeholfen habe. Als das Ganze endlich überstanden war, suchte ich im Internet nach Frauen, denen es ähnlich ergangen war. So entstand der Club der schwarzen Witwen. Wir haben alle unsere Männer durch Unglücksfälle verloren und wir alle wurden von der Polizei verdächtigt. Ja, und wer garantiert, dass die eine oder andere nicht tatsächlich gemordet hat? Die Fälle sind alle abgeschlossen. Wir gelten offiziell als unschuldig. Ich weiß nicht, ob das genügt für ein Buch. Die eine oder andere Giftmörderin wäre sehr hilfreich. Könnte ich vielleicht eine Mitgliederliste haben? Damit kann ich leider nicht dienen. Im Übrigen sind wir auch keine Partnervermittlungsagentur. Es gibt erstaunlich viele Männer, die gerne etwas mit einer Frau anfangen möchten, deren Mann unter mysteriösen Umständen ums Leben kam. Für das Buch müsste ich alle Witwen persönlich befragen. Aha, ich glaube nicht, dass Sie ein Buch schreiben möchten. Ihnen geht es doch nur um die schönen Witwen, nicht wahr? Wir könnten etwas essen gehen. Könnten wir? Oder soll ich uns gleich ein Hotelzimmer reservieren? Ich wusste nicht genau, was sie nach mir geworfen hatte, aber es verfehlte das Ziel nur haarscharf und hinterließ eine ziemlich große Delle in der Tapete. Ihr Blick verhieß nichts Gutes, deshalb verabschiedete ich mich und legte mich draußen auf die Lauer. Ich war offenbar nicht der Einzige, der beobachtete. Können Sie nicht ein wenig zur Seite? Ich sehe nichts mehr. Ja, was möchten Sie denn sehen? Ich brauche freie Sicht auf das Haus und die Fenster im ersten Stock. Sie beobachten das Hauptquartier der Schwarzen Witwen. Ich beobachte Frau Münch. Ach. Das gehört zum Studienabschluss. Privatdetektivin in 3 Wochen. Die Nachwuchsdetektive beobachten alle Frau Münch. Wir dürfen uns ein Objekt aussuchen und müssen dieses dann 3 Tage lang beschatten. Alles akribisch aufschreiben. So. Bei gutem Wetter geht das ja noch, aber wenn es regnet, dann friere ich so leicht. Ja, wir könnten uns abwechseln. Ich übernehme die Regenschicht und Sie berichten mir, was Frau Münch bei Sonnenschein so treibt. Sie sind auch in der Detektivausbildung? Ich dachte, die nehmen nur junge und sportliche Typen. Ein Privatdetektiv muss die perfekte Tarnung beherrschen. Ich könnte Ihnen jede Menge Tricks beibringen. Die Tricks, die kenne ich schon. Ah. Ich glaube, da kommt sie. Tatsächlich. Ich habe nichts bemerkt. Die meisten Menschen haben Ticks. Frau Münch zum Beispiel geht immer zum Kühlschrank und vergewissert sich, dass er richtig zu ist, bevor sie die Wohnung verlässt. Tatsächlich erkannte ich hinter einem der Fenster die Schwarze Witwe, die Kühlschranktüre öffnend und wieder schließend. Keine 2 Minuten später verließ sie das Haus. Meine junge Kollegin bot mir an, sie im Auto zu begleiten. Ich willigte ein und sie folgte, geschickt, dem Wagen von Frau Münch. Das habe ich schon immer gerne gemacht. Ich könnte stundenlang einem anderen Auto folgen. Wenn es mir langweilig war, habe ich mich manchmal ins Auto gesetzt und bin einfach jemandem hinterhergefahren. Natürlich so, dass es niemand bemerkt hat. Darin bin ich richtig gut. Das sehe ich. Weshalb haben Sie sich Frau Münch als Beschattungsobjekt ausgesucht? Ich habe einen Artikel in einer Frauenzeitschrift gelesen. Klang ganz interessant. Leider hat die Frau ein ziemlich langweiliges Leben. Muss nicht mehr arbeiten, weil sie genug geerbt hat und verbringt den ganzen Tag damit, entweder ins Fitnessstudio oder ins Solarium zu gehen. Und wo fährt sie jetzt hin? Ich tippe auf Solarium. Sie sucht alle 2 Tage eines auf. Und immer ein anderes. Gibt es dafür einen Grund? Vielleicht spürt sie, dass sie beobachtet wird. Oder sie trifft sich in den Solarien mit einem Mann oder einer Frau. Das habe ich zuerst auch gedacht. Aber vorgestern bin ich ihr in das Solarium gefolgt. Und da war niemand außer uns. Sehen Sie? Das ist ein Solarium. Selbstbedienung. Geht ganz einfach. Gehen Sie nie ins Solarium? Doch, jeden Tag, wenn ich mein Büro verlasse. Solarium ist doch viel cooler als die Sonne. So, jetzt können Sie auf die Uhr schauen. In genau 20 Minuten kommt sie wieder raus. Wetten? Ich hatte keine Lust auf eine Wette, was mich 20 Minuten später maßlos ärgerte. Denn Frau Münch erschien nicht und meine Kollegin wurde nervös. Sie trommelte zuerst auf dem Lenkrad herum, machte danach seltsame Fingerübungen, bei denen die Gelenke laut knackten. Schließlich wandte sie sich wieder mir zu. Soll ich nachschauen, was los ist? Ich tippe darauf, dass das Solarium einen Hinterausgang hat und uns Frau Münch erfolgreich abschüttelte. War das ein Schuss? Hört sich ganz danach an. Sind Sie bewaffnet? Nur mit Charme. Ohne Schirm und erst recht ohne Melone. Das verstehe ich nicht. Sie bleiben im Wagen und ich schaue mich im Solarium um. Sie bleiben im... Aber nicht im Solarium. Wahrscheinlich in der Seitengasse neben dem Solarium. Und da steht Frau Münchs Wagen. Sie ist aber nicht rausgekommen. Glauben Sie, dass sie durch ein Fenster erschossen wurde? Meine Kollegin hatte den Nagel auf den Kopf getroffen. Tatsächlich stand ein Fenster offen und tatsächlich lag Frau Münch in einer Blutlache in den Räumlichkeiten des Solariums. Ich verständigte Sanität und Polizei, doch für Frau Münch kam jede Hilfe zu spät. Der ermittelnde Polizeibeamte zeigte sich wie immer nicht sehr erfreut darüber, dass er durch einen Mord von seinen Kreuzworträtseln abgelenkt wurde. Immerhin zeigte er sich angetan von dem Umstand, dass die Frau erschossen und nicht erwürgt worden war. Strangulationen sind meist ein Racheakt oder ein Sexualdelikt. Schüsse hingegen sind interessant, weil praktisch alle Motive in Frage kommen. Haben Sie für die Frau gearbeitet, Maloney? Nein. Und ich habe sie auch nicht erschossen. Ich habe lediglich meine Praktikantin in die verschiedenen Formen des Beschattens eingeweiht. Praktikantin? Ich? Das ist aber toll. Wie viel verdiene ich im Monat? Sie arbeiten auf Provisionsbasis. Wer für Philip Maloney auf Provisionsbasis arbeitet, legt garantiert drauf. Stammen Sie aus einem vermögenden Elternhaus? Mein Vater ist Anwalt und meine Mutter kaufsüchtig. Dann sollten Sie sich schleunigst einen anständigen Job suchen. Moment mal. Keiner löst derart viele Fälle wie Maloney. Dann können Sie mich richtig gut bezahlen. Nicht unbedingt, aber die Erfahrungen, die Sie bei mir sammeln, sind unbezahlbar. Wenn Sie sich für Kriminalfälle interessieren, sollten Sie in den Polizeidienst eintreten. Dort erhalten Sie eine Ausbildung, einen Schlagstock, Handschellen, ein Dienstreglement und Vorgesetzte, die wissen, wie man damit umgeht. Ich könnte auch bei den Open Airs im Sommer die Abfälle einsammeln. Vielleicht wäre das die bessere Alternative. Besser als Maloney ist alles. Sogar einzelne Krankheiten. Jetzt reicht es aber. Ich sorge dafür, dass die Rate an ungeklärten Mordfällen jedes Jahr auf niedrigem Niveau bleibt. Diesen Fall löse ich im Handumdrehen. Erschossen durch ein offenes Fenster eines öffentlichen Solariums. Einen Solarium-Mord hatten wir doch schon, Maloney. Diese Frau wurde zwar im Solarium, aber von außen erschossen. Es muss jemand gewesen sein, der ihr gefolgt ist, so wie wir. Es sei denn, ein Verrückter hat abgedrückt. Selbst Verrückte suchen sich ihre Opfer gezielt aus. Ich habe ein Buch gelesen. Über Frauen, die ständig ein neues Solarium aufsuchen. Die Psychologie des zufälligen Mordes. Hochinteressant, Maloney. Der Autor behauptet, dass die Mörder sich ihre Opfer nach Kindheitserlebnissen aussuchen. Sieht ein Opfer einem Teddybären oder einer Puppe ähnlich, dann kann das aggressives Verhalten auslösen. Frau Münch sah aber weder wie ein Teddybär noch wie eine Puppe aus. Dann war es ein kaltblütiger und geplanter Mord. Wir werden umgehend alle Teddybären und Puppen der Frau verhaften und verhören. Also ich meine die Bekannten und Verwandten des Teddybären. Das ist effizient, Maloney. Die meisten Täter stammen aus dem Umfeld des Opfers. Ich würde ganz anders vorgehen. Zuerst muss man ein Motiv finden und dann findet man auch den Täter. Der Polizist musterte sie abschätzig und ging zu den Technikern, die Spuren gesichert hatten. Ich erklärte Frau Gerber, dass ich mich ungestört mit meinem Klienten unterhalten wollte, was sie murrend akzeptierte. Vor der Einfahrt zur Garage meines Klienten stand ein alter, schön herausgeputzter, hellblauer Wagen. Offenbar hatte sich die Todesangst bei meinem Klienten gelegt, denn er vergnügte sich im Garten des Hauses mit einer Frau. Sie habe ich total vergessen, Maloney. Ist das Ihre Frau oder ist das der Grund, weshalb Ihre Frau Sie töten möchte? Ich spiele Klavier und Herr Albisser ist mein Mäzen. Und dafür darf er ab und zu in Ihre Tasten greifen. Das tut hier nichts zur Sache. Meine Frau und ich haben schon immer Künstler unterstützt, finanziell und ideell. Fiona wurde durch einen Unfall zurückgeworfen und nur dank meiner Unterstützung kann sie weiterhin auf professionellem Niveau Klavier spielen. Und Ihrer Frau ist es egal, wenn Sie sich hier mit der schönen Klavierspielerin vergnügen. Meine Frau will sich von mir scheiden lassen. Das hat sie mir vor 2 Stunden auf den Telefonbeantworter gesprochen. Ich werde in diesen schweren Stunden an deiner Seite stehen. Es geht doch nichts über Trost und Anteilnahme. Waren Sie eigentlich den ganzen Tag zu Hause? Den ganzen Tag. Den Vorschuss, den ich Ihnen gab, können Sie behalten. Jetzt, da ich weiß, dass meine Frau mich nicht umbringen lassen will, benötige ich Ihre Hilfe nicht mehr. Sind Sie sicher? Vor ein paar Stunden wurde Frau Münch, die berühmte schwarze Witwe, erschossen. Oh, diese Stadt ist nicht mehr sicher. Wir sollten aufs Land ziehen. Also ich meine, nachdem du und deine Frau... Schon gut, Fiona. Ich kenne oder kannte diese Münch nicht. Ich wusste nur, dass sich meine Frau für die schwarzen Witwen interessiert. Sie hat mir gesagt, dass sie tatsächlich daran dachte, mich aus dem Weg zu räumen. Und jetzt ist ihr klar geworden, dass eine Scheidung die einfachere und bessere Variante ist. Deine Frau wollte dich töten? Ach, es war nur so eine Gedankenspielerei. Hat sie mir wenigstens gesagt. Wir sollten zusammen verreisen. Was meinst du? Italien vielleicht? Ich kann nicht einfach weg. Ich habe diese Woche wichtige Kundentermine wahrzunehmen. Dann suche ich mir halt einen anderen Sponsor. Na? Was meinen Sie? Noch bin ich nicht so alt, dass ich mich von jüngeren Frauen ausnehmen lasse. Was soll das heißen? Fiona hat mich nicht ausgenommen. Also gut, zwei Tage, Florenz. Ich brauche dringend wieder eine neue Sommergarderobe. Mein ehemaliger Klient winkte mich aus dem Garten. Und seine Klavierspielerin zählte auf, was ihr alles fehlte, um es zwei Tage im warmen Florenz auszuhalten. Ich fuhr zurück in mein Büro, stärkte mich mit zwei Tassen Kaffee und machte dann der Polizei die unverdiente Aufwartung. Na, Maloney, haben Sie Ihre Praktikantin in Ihre Trinksitten eingeführt? Und liegt sie jetzt bewusstlos unter ihrem Schreibtisch oder hat sie schon das Weite gesucht? Sie sollten überprüfen, ob die junge Frau tatsächlich eine Ausbildung als Privatdetektivin macht oder ob sie uns allen nicht etwas vorschwindelt und vielleicht sogar am Mord an Frau Münch beteiligt war. Alles schon erledigt, Maloney. Frau Lea Gerber macht tatsächlich einen Lehrgang. Privatdetektivin in 3 Wochen. Zuvor hat sie einen Lehrgang gemacht, Atemtherapeutin in 14 Tagen. Und davor Shiatsu oder Mitsubishi oder wie das heißt, in 21 Tagen. Die Frau macht seit 5 Jahren nichts anderes als einen Lehrgang nach dem anderen. Und ihr Vater finanziert das alles. Die einen haben Glück im Leben und die anderen müssen mit dem Unglück leben. Wir haben herausgefunden, dass die ermordete Frau Münch einen Club der schwarzen Witwen leitete. Das haben Sie ganz alleine herausgefunden. Erstaunlich, zu was die Polizei heute fähig ist. Es gibt Gerüchte, dass sich diese schwarzen Witwen gegenseitig ihrer Ehemänner entledigt haben. Wenn das stimmt, dann hätten wir ein Motiv. Wir sind daran, all die anderen schwarzen Witwen zu befragen. Sie sollten auch die getöteten Ehemänner exhumieren und befragen. Die moderne Gerichtsmedizin leistet heute Erstaunliches. Eines Tages werden die auch noch ein Skelett zum Sprechen bringen. Knochen können sprechen, Maloney. Ich habe ein Buch gelesen. Lassen Sie mich raten. Die sprechende Kniescheibe oder weshalb meine Wirbelsäule flucht? Ich habe jetzt keine Zeit, um Ihnen das im Detail zu erläutern. Im Norden der Stadt treibt ein Exhibitionist sein Unwesen. Er geht auf junge Frauen zu und nimmt sein Gewiss heraus und hält es den Frauen unter die Nase. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Er erläuterte, wie sie dem Exhibitionisten zu Leibe bzw. auf die Zähne rücken wollten. Offenbar ging es um eine groß angelegte Aktion, bei der auch die Kriminalpolizei mithalf, da ein Täterprofil darauf hindeutete, dass der Mann im Verlauf der nächsten 40 Jahre auch zu einem Mord fähig sein konnte. Ich fuhr in mein Büro und erhielt schon bald Besuch. Privatdetektiv ist nichts für mich. Die meiste Zeit totlangweilig und wenn dann mal was passiert, liegt eine Leiche herum. Die Leichen kann man sich nicht aussuchen, noch weniger als die Klienten. Vielleicht sollten Sie Ihren Vater dazu überreden, in mein bescheidenes Büro zu investieren. Ich könnte daraus eine Großdetektei machen und Sie könnten als Geschäftsführerin fernab aller Leichen schalten und walten. Ach, mir wird alles nach kurzer Zeit langweilig. Job, Mann, sogar meine Katze habe ich noch einen Monat verschenkt. Dann rate ich Ihnen, möglichst gut zu verhüten. Kinder kann man nicht so einfach verschenken. Vielleicht sollte ich eine Reise machen. Oder Reiseleiterin werden. Sie sollten sich an einen Berufsberater wenden. Ich berate nur meine Klienten und auch nur, wenn welche vorhanden sind. Wenn ich den Ehrgeiz hätte, würde ich den Mord an dieser Frau Münch ganz alleine lösen. Mir ist nämlich aufgefallen, dass in der Nähe des Solariums ein Wagen stand, den ich schon einmal gesehen habe. Vor dem Haus, in dem Frau Münch wohnte. Haben Sie sich das Kennzeichen notiert? Nein, aber es war ein sehr auffälliger Wagen. Ein Oldtimer, hellblau, ich glaube ein BMW. Sie beschrieb mir den Wagen und mit jedem Wort sah ich den Wagen plastischer vor mir. Es war exakt das Gefährt, das in der Einfahrt zur Garage meines Klienten gestanden hatte. Klienten sind manchmal wie Herpesbläschen, sie verschwinden wieder, aber man wird sie nie wieder richtig los. Es war an der Zeit, Herrn Albisser erneut die Aufwartung zu machen. Der Oldtimer stand auch diesmal auf der Einfahrt zur Garage und Albisser war mit Gartenarbeiten beschäftigt. Von der Klavierspielerin war weder etwas zu sehen noch zu hören. Sie hat mich sitzen lassen und ist mit einem Musikstudenten nach Florenz gefahren, nachdem ich mit ihr einkaufen war. Vielleicht liegen die wahren Talente der jungen Frau weniger im Klavierspielen. Wissen Sie, ich bin ein romantischer Typ. Manchmal male ich mir aus, wie ich mit einer schönen jungen Frau ein neues Leben beginne. Und wenn ich dann aber die Möglichkeit dazu hätte, scheue ich das Risiko. Zudem sind junge Frauen unglaublich anstrengend. Vielleicht sollten Sie ausgiebig mit Ihrer Frau reden. Das ist leider hoffnungslos. Sie macht mir den Vorwurf, dass ich die letzten Jahre kaum mit ihr geredet habe. Und das stimmt auch. Ich rede ständig mit meinen Kunden. Da bin ich froh, wenn ich zu Hause schweigen kann. Weshalb haben Sie Frau Münch vor deren Tod beobachtet? Ich eigne mich offensichtlich nicht als Detektiv. Mit einem weniger auffälligen Wagen lässt es sich leichter beobachten und beschatten. Ich wollte nur sehen, ob sie sich vielleicht heimlich mit meiner Frau trifft. Ich war unfähig, ihr zu folgen, wenigstens die meiste Zeit. Ihr Wagen wurde auch in der Nähe des Tatortes gesehen. Das ist unmöglich. Der Wagen stand den ganzen Tag über hier vor der Garage. Weshalb sollte die Zeugin lügen? Das weiß ich nicht. Ich kann Ihnen aber versichern, dass ich nur ein einziges Mal versucht habe, Frau Münch zu beschatten. Oder wie immer Sie das nennen. Es misslang kläglich. Deshalb habe ich Sie engagiert. Und Ihre Frau ist noch immer in den Wellnessferien? Sie hat mir Fotos gemailt. Sie macht täglich irgendwelche Schlammbäder und andere Dinge, die angeblich gut sind für den Körper und das Wohlbefinden. Also ich halte das alles für Geldverschwendung. Hatte Ihre Frau Kontakt zu Frau Münch? Ich habe gestern Abend mit ihr gesprochen. Es ist eigentlich ganz harmlos. Meine Frau hatte sich einfach Gedanken gemacht, wie es sein würde, wenn sie mich aus dem Weg schafft. Und das nennen Sie harmlos? Haben Sie sich noch nie überlegt, wie Sie Ihren Nachbarn ermorden könnten? Ich tue das ständig. Ich hasse Nachbarn, aber in diesem kleinen Land muss man mit ihnen leben, leider. Ihre Frau hat sich Unterlagen über die Schwarze Witwe und deren Club besorgt, ohne dass sie mit Frau Münch gesprochen hat. So ist es. Der Gedanke, den eigenen Mann zu ermorden, fand sie faszinierend. Wenigstens für eine gewisse Zeit. Und weshalb setzte sie den Gedanken nicht in die Tat um? Sie hat mit einem Anwalt gesprochen. Und dieser hat ihr dargelegt, dass sie mir wesentlich mehr Schaden zufügen könne, wenn sie sich von mir scheiden lässt. So seltsam es klingt, aber sie hat natürlich recht damit. Umbringen kann sie mich nur einmal. Aber sich daran ergötzen, wie ich finanziell darbe, das kann sie während Jahren. Vielleicht sollte ich einen Mörder dingen. Das ist jetzt natürlich nicht ernst gemeint. Obwohl, wenn ich es mir so überlege. In Gedanken ging er vermutlich bereits verschiedene Tötungsvarianten durch. Auf dem Weg in mein Büro versuchte ich herauszufinden, wo Frau Gerber wohnte, wenn sie nicht gerade einen neuen Lehrgang absolvierte. Ich fand sie schließlich in einem Haus mit winzigen Appartements. Ich richte mich auf das Worst-Case-Szenario ein. Und wie sieht das aus? Sturmflut, Erdbeben oder Zellulite? Mein Vater hat mir angedeutet, dass er nicht mehr bereit ist, für mich aufzukommen. Das klingt doch ganz vernünftig. Sie sollten sich endlich nach einem richtigen Job oder einem richtigen Mann umsehen. Vielleicht sollte ich Schauspielerin werden. Talent ist zweifellos vorhanden. Sie haben mich immerhin mehr als einmal an der Nase herumgeführt. Das stimmt nicht. Nur einmal, als ich das Auto beschrieb. Das heißt, Sie haben ein anderes Auto am Tatort gesehen. Ich habe mir sogar das Kennzeichen notiert. Dann aber nichts wie her damit. Sie decken einen Mörder. Das tue ich nicht. Und ob Sie das tun? Falsch, Herr Detektiv. Ich decke eine Mörderin. Frau Münch wurde von einer Frau erschossen. Valerie Sabic. Leider war es mir bis jetzt nicht möglich, mit ihr in Kontakt zu treten. Sie möchten mit der Mörderin sprechen? Ha! Ich verstehe. Sie benötigen eine neue Geldquelle. Na und? Jeder versucht, sich auf seine Art zu bereichern. Wir könnten das Geld teilen. Und dann eröffnen wir gemeinsam eine Detektei. Gerber und Maloney, das klingt doch gut. Das klingt grauenhaft. Da haben Sie auch wieder recht. Dann werde ich jetzt die Polizei anrufen. Wahrscheinlich ist ja eine kleine Belohnung ausgesetzt. Die werde ich aber nicht mit Ihnen teilen. Tatsächlich griff sie sich ihr Handy und rief bei der Polizei an. 2 Stunden später standen wir in der Wohnung von Frau Sabic. Sie saß lange Zeit teilnahmslos auf einem Sofa und beantwortete keine der Fragen. Erst als der Polizist in die psychologische Trickkiste griff und sich dabei versehentlich ein Schuss löste, taute die Mörderin auf. Ich habe nicht gewusst, dass ein Schuss so laut ist. Er hallt immer noch in meinem Kopf. Es war so entsetzlich laut. Sie geben also zu, dass Sie Frau Münch erschossen haben? Ich habe alles versucht. Vergeblich. Was haben Sie versucht? Die Polizei taugt nichts. Das ist ein unfähiger Haufen überbezahlter Parkbusseneintreiber. Sie sollten mit diesem Spruch ein Transparent gestalten, das man an die Fassade des Polizeipräsidiums hängen könnte. Sie hängen gar nichts, Maloney. Diese Frau hat nicht nur einen einzelnen Beamten, nein, sie hat das gesamte Polizeikorps beleidigt. Dafür wird sie lebenslänglich verwahrt. Was ist eigentlich aus dem obszönen Gebissträger geworden? Haben Sie ihn dingfest gemacht? Üble Sache, Maloney. Er ist uns entkommen. Immerhin haben wir die Tatwaffe sichergestellt. Das Gebiss wurde in Polen oder Ungarn gefertigt. Das hilft uns weiter. Das ist ja noch langweiliger, als jemanden zu beschatten. Die Frau könnte sich wenigstens der Verhaftung widersetzen oder versehentlich angeschossen werden. Bei uns wird niemand versehentlich angeschossen. Das ist im Dienstreglement nicht vorgesehen. Mit der neuen Mannstoppmunition können wir aber jeden Mann mit einem einzigen Schuss stoppen. Wenn es sein muss, auch eine Frau. Interessiert sich hier niemand, weshalb Frau Savic Frau Münch getötet hat? Ich vermute, es hat etwas mit dem Ruf der schwarzen Witwe zu tun. Was für ein Ruf der schwarzen Witwe? Ich erinnere mich an einen Schweizer Spielfilm. Der Ruf der Libelle oder Sibylle oder so ähnlich. Grauenhaft, Maloney. Da wurde ständig gesoffen. Und danach war wieder alles anders. Immer und immer wieder ging ich zur Polizei. Ich nahm mir einen Anwalt. Ich schrieb dem Fernsehen. Es half alles nichts. Niemand wollte den Tod meines Bruders neu aufgreifen. Niemand. Ihr Bruder ist gestorben. Ach ja, das ist bedauerlich. Diese Münch hat ihn ermordet. Und die Polizei war unfähig, ihr den Mord nachzuweisen. Ich musste einfach etwas tun. Sie sind die Schwester von Frau Münchs verstorbenem Gatten. Anfänglich war alles so gut. Mein Bruder hatte endlich die Frau seines Lebens gefunden. Doch schon bald begann sie ihn zu schikanieren und zu demütigen. Sie flirtete mit anderen Männern und lachte nur, als er sie zur Rede stellte. Die Frau verdient mildernde Umstände. Sie tut mir richtig leid. Noch vor kurzem wollten Sie die Frau erpressen. Erpressung? Auch das noch? Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Sie sind alle verhaftet, Frauen und Erpresserinnen zuerst. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Jetzt übertreiben Sie aber. Die Frau hatte es nicht verdient, weiterzuleben. Sie hat meinen Bruder von der Leiter gestoßen. Die Polizei hat versagt. Deshalb musste ich handeln. Noch eine Spitze gegen die Polizei und ich werde Sie wegen Gefahr in Verzug umgehend erschießen. Hey, das geht nicht. Ich bin Zeugin. Ich werde gegen Sie aussagen. Ein guter Polizist hinterlässt keine Zeugen. Sie wollen uns alle erschießen? Keine Panik. Das ist ein berüchtigter Feierabendhumor. Da bin ich aber erleichtert. Mit einer Gefängnisstrafe kann ich leben, nicht aber mit meinem Tod. Die Frau ist total verwirrt. Das kommt nach einem kaltblütigen Mord vor. Postmortales Gaga-Syndrom. Da steht zwar in keinem Kreuzworträtsel, aber es trifft trotzdem zu. Ich glaube, ich wandere aus und werde Bäuerin. Das städtische Leben liegt mir nicht. Haben Sie auch einen Mord begangen? Oder leiden Sie an dem prämortalen Gaga-Syndrom? Wahrscheinlich leidet sie am in der Gegenwart eines Polizisten-Syndrom. Davon kriegen manche Menschen Hautausschläge und einen Zustand der Verwirrtheit. Sobald die Quelle des Übels beseitigt wird, verschwinden die Symptome, nicht aber die Polizisten. Das macht jetzt aber auch keinen Sinn, Maloney. Ich könnte mich auch um ausgesetzte Hamster kümmern. Hauptsache etwas, bei denen ich den Kontakt zu Menschen meiden kann. Verhaften Sie mich endlich! Der Polizist tat ihr den Gefallen. Mein ehemaliger Klient ließ sich im Übrigen nicht von seiner Frau scheiden und verstarb ein halbes Jahr später unter mysteriösen Umständen bei einem Badeunfall. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten die schwarzen Witwen.